Bitte, und du willst von mir nun gehen. Oh, bleib bei mir und geh nicht vor. An meinem Herzen ist der schönste Ort. Oh, bleib bei mir. Dein Haar.